Telekom Fernsprecher Alte Wallgasse Ecke Ehrenstraße an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Fahrradständer, an dem einige Fahrräder, insgesamt 6 Stück, geparkt sind. Damenräder, Herrenräder sowie ein geparkter Motorroller, der hier hinter dem Fernsprechgerät geparkt ist und einen Aufkleber mit der Aufschrift Birkenstock trägt. Ansonsten, außer einigen Passanten, die hier Weihnachtseinkäufe betreiben und einigen Menschen, die hier mit Pommes frites oder Coffee-to-go-Bechern durch die Gegend laufen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.